Einheit 11. C. Übung 2a. 1. Entschuldigung. Herr Kurz, Sie kommen ja schon wieder zu spät zur Teamsitzung. Ich möchte Sie bitten, zukünftig pünktlich zu kommen. Es tut mir leid, aber ich hatte ein wichtiges Telefonat mit einem Kunden. Zwei. Mirko, du kommst schon wieder zu spät zur Arbeit. Wenn das noch einmal vorkommt, dann muss ich die Personalabteilung informieren. Es tut mir leid. Es hat ja gestern Nacht geschneit und der Bus kam leider zu spät. Dann musst du morgens früher losfahren. Okay, es soll nicht wieder vorkommen. Das will ich hoffen. Drei. Möbelspedition Zink hier. Na endlich! Ich dachte, Sie kommen um 2. Jetzt ist es 3. Ich habe noch einen Termin. Tut uns leid, aber wir haben beim letzten Kunden länger gebraucht. Und dann gab es noch Stau auf der Stadtautobahn.